Im Original hieß das 1959 Five Feet High and Rising. Johnny Cash sang es eben auf Deutsch. Wo ist zu Hause Mama? Man darf bezweifeln, dass er alles verstanden hat. Aber ein paar Brocken bestimmt war er nach dem Krieg doch als amerikanischer Soldat zeitweise in Deutschland stationiert. Nicht immer sind deutsche Versionen englischer oder amerikanischer Lieder nur lustige Fußnoten. So hatte Petula Clark 1965 mit ihrem Downtown nicht nur in England einen großen Hit, sondern auch hierzulande. Und zwar mit einer ziemlich wortwörtlichen Übersetzung. Auf der Plattenhülle der Single stand damals groß drauf deutsche Originalaufnahme. Der Titel selbst blieb aber in Englisch, Downtown.